Und ich bin aber stolz darauf, dass ich jetzt bin, wie ich bin jetzt geworden. Ich kenne auch meinen Mann nicht so ganz. Ich habe ihn ganz neu kennengelernt und so. Ich muss mit ihm meinem ganzen Leben leben. Wir mussten alles teilen: unser Bett, unser Tisch, unser Leben, unsere Geheimnisse, unsere Privatsphäre. Und das war wirklich sehr schwierig für mich. Extra, dass er 12 Jahre älter als ich. Wir waren nicht von den gleichen Generationen. Und ja, es hat wirklich sehr viel gedauert, extra, dass ich meine 3 Kinder in ersten 4 Jahren bekommen habe. Das hat mich auch ein bisschen überfordert. Auch mein Mann hat mir von ersten Tag gesagt, wir haben hier keine Familie, keine echten Freunde. Und du kannst jemandem nicht so ganz einfach vertrauen. Und das hat mich natürlich ja, zum traurig gebracht. Habe ich gedacht, nee, ich bin jetzt gefangen. Ja, was soll ich machen? Und habe ich versucht, also mit ihm so schönes Leben zu erleben, aber auch hat nicht so ganz geklappt, leider. Wir haben nur 13 Jahre zusammengelebt. Und dann sind wir geschieden geworden. Es war auch sehr traurig für mich, weil er war die Hauptperson in meinem Leben. Die einzige Person, der die ihm vertraut habe. Ich wirklich, es war sehr schwierig, also mit ihm zu trennen. Allein erziehende Mutter zu gewesen. Ich weine bis jetzt, wenn ich das erinnere. Ja, die Sache war schrecklich, einfach schrecklich. Wenn du keine Familie hast, keine vertrauende Personen neben dir sind, ja, was kannst du alleine machen mit 3 kleinen Kindern? Ja, habe ich die Mutter von den Freunden meiner Kinder im Kindergarten und in die Schule kennengelernt. Nicht alle, aber ja, habe ich mehrere Kontakte gemacht. Und dann habe ich die Gruppe, die Frauen im Moment gefunden. Ja, ich habe gehört von einer Freundin, es gab jetzt eine Gruppe, die stehen aus Frauen aus verschiedenen Ländern. Die sind hier hingekommen mit verschiedenen Kompetenzen und kulturelle, verschiedene Kultur. Und die haben natürlich verschiedene Geschichten. Und habe ich gedacht, bestimmt, ich finde dort etwas. Bestimmt gibt es andere Frauen auch, die haben die gleichen schlechten Erfahrungen hier erlebt. Und ich möchte wissen, wie haben eigentlich reagiert dafür? Wie haben das geschafft? Ja, klar. Gott sei Dank, ich bin glücklich auch dafür. Wir haben viele schöne Sachen zusammen gemacht. Ich habe viele Frauen kennengelernt aus Afrika, aus Afghanistan, aus Iran, aus der Türkei auch. Na klar, natürlich, die haben verschiedene Niveaus von der deutschen Sprache gelernt und die haben verschiedene Niveaus auch im Leben auch erlebt. Also eigene sind aus einem Dorf gekommen oder Stadt. Ja, eigene sind geheiratet, eigene sind nicht, eigene sind alleinerziehende Mutter, ohne heiraten auch. Und eigene, wie meine Situation, die sind geschieden jetzt geworden. Ja, jeder von vor sich reagiert anders. Und dann habe ich gedacht, ich bin nicht alleine. Ja, viele Leute haben die gleichen erlebt und sie haben es geschafft, gut zu leben jetzt. Es ist nicht Lebensende. Und ja, es hat so weitergelaufen. 2016, glaube ich, habe ich angefangen mit der Gruppe. 16 bis jetzt. 16, 17, glaube ich. Bin ich nicht sicher, 16, aber so 16, 17, glaube ich. Weil habe ich meinen Mann verlassen 2015 und dann bin ich angefangen, andere Gruppe zu suchen. Und dann habe ich die Gruppe Frauen Empowerment kennengelernt. Ja. Glaube ich, so 2016 oder 17, so. Ja, ich habe sehr viele Änderungen in meinem Leben eigentlich erlebt. Und danach, als der Krieg angefangen in Syrien 2000, ja, 14, glaube ich, ist meine Familie, die ganze Familie nach Deutschland gekommen. Und das war auch andere Zeit für mich. Ich war nicht die Tochter, die in Syrien war. Ich bin jetzt in einem anderen Platz, in einem anderen Ort, mit anderen Gedanken, klar. Aber die denken, ich bin immer noch Maha, die in Syrien war und so weit. Und das hat wirklich gedauert, bis meine Familie überzeugt hat, dass ich was anders geworden jetzt. Ich habe andere Verantwortungen. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ich bin alleinerziehende Mutter. Aber ich habe immer meine Familie begleitet und bis jetzt, bis jetzt. Also meine Mutter ist 75 Jahre alt jetzt geworden. Sie ist seit 5 Jahren hier. Die ist schwer erkrankt und ich pflege meine Mutter fast täglich, kann man sagen. Ich versuche es mal, meine Zeit so verteilen zwischen meiner Zuhause, meiner Arbeit, mich selbst und meiner Mutter. Natürlich, die Aufgabe ist gar nicht einfach. Ganz am einfach, ich habe das Begriff alleinerziehende Mutter in die Schule gehört und habe nicht verstanden, wie kann eine Mutter allein erziehen? Ehrlich, weil das ist nicht so bekannt bei uns. Und dann habe ich wirklich die Erfahrung selber gemacht. Es ist wirklich gar nicht einfach, überhaupt nicht. Ja, ich hoffe, dass ich wirklich das mit Erfolg mit meinen Kindern geschafft habe. Meine Kinder sind jetzt 18, 16 und 15 geworden. Ja, natürlich, es gibt schöne Zeiten und schlechte Zeiten. Und extra jetzt, dass meine Kinder in sehr sensiblem Alter jetzt geworden, die sind Teenager. Jeder für sich selber braucht zwei Muttern. Ja, aber es hat gelaufen. Die haben Syrien besucht nur zweimal in seinem Leben. Nur zweimal. Die erinnern sich nicht sehr viel auf was in Syrien sind. Die waren sehr klein. Natürlich, die haben die fast den ganzen euren Leben hier in Deutschland verbraucht und die haben deutsche Freunde. Die Mentalität meiner Kinder ist total deutsche. Wirklich, also wenn wir uns diskutieren über irgendein Thema, die denken anders als ich. Die Sache von meinen Kindern ist total klar und deutlich. 1 plus 1 gleich 2. Gibt es keine andere Antwort. Bei uns, der Araber, wir versuchen immer irgendwie was Schönes finden, schöne Wörter. Wir reagieren also, was die anderen wollen auch. Also die Eltern Beispiel, die Familie, was die Familie will. Manchmal machen wir etwas und nur wegen die Familie, nicht für uns selber. Meine Kinder machen sowas nicht. Ist egal für meine Kinder. Ist es egal. Ja. Ja, natürlich. Ich habe versucht, also die Religion zu meinen Kindern beibringen, weil ich bin die einzige Person, der das machen soll. Also meine Kinder bekommen keine Religionunterricht in die Schule, Beispiel, islamische Religion. Die bekommen das nicht. Und das ist meine Aufgabe. Ich habe diese Aufgabe total übernommen. Natürlich, ich erzähle meine Kinder über meine Kindheit, wie haben wir in die Schule gegangen, wie reagieren wir mit den Eltern Beispiel, mit den großen Eltern. Das war eine Schwierigkeit für meine Kinder, als meine Mutter hier hingekommen. Die sind fast 13 Jahre ganz alleine hier gelebt und dann kommt eine Oma. Und eine Oma in unserer Kultur hat bestimmte Akzeptanz und Respekt natürlich und ja. Und auch mit der Sprache. Meine Kinder können Deutsch mehr als Arabisch. Die reden Arabisch, na klar, natürlich wohl. Aber irgendwie wie die Deutschen Arabisch reden. Also so gebrochene Sprache. Und meine Mutter hat anders reagiert. Sie hat mir gesagt, was? Deine Kinder, die können nicht so gut richtig Arabisch. Und was ist das? Was soll das?

Das System in Deutschland ist total anders und die Familien können das nicht verstehen und nicht akzeptieren. Was bedeutet, dass jede Person in der Familie eine Leistung bekommt? Also die sind gewohnt, der Vater ist der Person, der für die Familie Verantwortung ist. Alles, was die Familie braucht, bringt der Vater. Aber hier in Deutschland ist total anders. Und die Rolle einer Vater und einer Mutter ist total anders geworden. Deswegen ist bis jetzt sehr viele Konflikte und wir haben versuchen, das irgendwie zu vermitteln. Aber natürlich, also so kleiner Verein braucht Forderungen, braucht Hilfe. Und wir haben versuchen, zusammenzuarbeiten, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich kann verstehen. Also meinem Team war auch ganz neu. Die sind Leute aus Syrien, die seit 2 Jahren da. Ich bin die Einzige, die seit länger her ist. Natürlich, die brauchen auch Zeit, um zu integrieren, um zu verstehen, wie läuft die Sachen offiziell hier, wie die Gesetze sind, wie die Bürokratie in Büros und so weiter. Also alleine könnte ich das nicht schaffen, ehrlich. Ich brauche Forderungen von der Silent University, von den anderen Instituten, CBE oder anderen, aber leider, es hat nicht geklappt, weil ich war ganz alleine und alleine konnte ich nicht schaffen. Aber die Erfahrung war gut. Ja, wir haben verschiedene Frauen kennengelernt. Also eigene von den Frauen waren Schüler oder Studierer hier. Die waren schüchtern, ganz am Anfang. Die wollen irgendwas finden, die wollen einen Boden finden, um mit eigenen Füßen zu stehen können. Und die waren mit uns, die haben mit uns was gemacht und dann, die haben also einen Platz in Unis gefunden und die sind andere Personen geworden. Das war schön, wirklich. Und wir haben diese Entwicklung erlebt. Also Woche bei Woche haben wir die Änderungen gemerkt. Also von der Sprache, von der Anwesenheit, von den Ideen. Das ist eine schöne Erfahrung war in der Gruppe. Wir haben uns wirklich richtig kennengelernt. Wir können die Schwäche, jeder kennt die Schwäche der anderen. Wir haben versucht auch uns zu helfen, uns zu treffen, zu reden, zu diskutieren und das hat uns alle geholfen. Natürlich, also mit der Sprache auch, klar, das hat die Sprache verbessert von vielen. Die haben deutsche Kurse auch kostenlos gemacht für die Frauen mit Kinderbetreuung. Das war auch sehr schöne Leistung eigentlich. Die Gruppe hat wirklich sehr schöne Sachen gemacht. Und wir haben auch das miterlebt. Wir haben vielmals gefeiert, zusammen gefeiert, als wir was Schönes gemacht haben und so. Ich kann nicht sagen, die Erfahrung war schlecht. Nein, überhaupt nicht. Also war sehr gut und die Gruppe entwickelt sich also immer. Als ich ganz frisch neu hier in Deutschland war, hatte ich wirklich diese Schwierigkeiten, also meine Kompetenzen zu teilen, weil fehlt mir die Sprache. Und man geht hier und hin, sucht überall, bis er wirklich keine Motivation mehr hat, weil er findet sich selber nicht mehr und die Zeit läuft ganz schnell. Hatte ich diese Chance bekommen, also vorher, also jemanden, der für mich übersetzt kann und meine Ideen und meine Kompetenzen erklären kann, dann wäre das wirklich sehr schön. Natürlich, also verschiedene Sprachen, wir leben in Mülheim, Mülheim, die Stadt, die Vielfalt hat. Und das hat die Kontakt zwischen den Leuten auch in die Nähe gebracht. Ich finde, diesen Workshop ist total schön. Ich als Mitglied in dieser Gruppe habe ich auch mehr erfahren, wie die Leute haben studiert, was haben die gemacht, wie sind zu dieser Idee gebracht, Übersetzer oder Dolmetscher zu sein. Wie ist das passiert? Natürlich gibt es verschiedene Bereiche, wo man übersetzen kann. Und jeder Bereich braucht Technik anders als der andere. Diesem Beruf eigentlich ist sehr menschlicher Beruf. Klar, natürlich, also Dolmetschen musst du irgendwie unparteilisch sein und Transparenz übersetzen. Aber es funktioniert nicht immer. Wir können unsere Menschlichkeit nicht vergessen. Manchmal kommt Gelegenheiten, wo man wirklich irritiert wird und weint manchmal mit und oder wütend wird oder so. Also natürlich muss man achten, das soll nicht oft sein, nicht oft passieren, weil das macht deine Arbeit kaputt. Aber passiert solche Sachen. Ich habe meine Ausbildung als Sprach- und Integrationsmittlerin gemacht. Wir haben dort gelernt, erstmal, wir mussten uns vorstellen. Und wir mussten sagen, wir liegen unter die Schweigepflicht und alles, was hier gesprochen wird, wird übersetzt. Dass die Leute wissen, wenn die was nicht zum Übersetzen möchten, dann die sollen das nicht sagen. Ja. Ja, es war wirklich schön. Die Idee war sehr schön. Ich habe Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt, aus verschiedenen Sprachen. Das war wirklich total schön. Ich komme aus Syrien und ich kann mit jemandem, der aus Frankreich beispielsweise kommunizieren, obwohl wir sind aus verschiedenen Ländern und Kultur und Sprachen und es ist sehr interessant. Die haben so Fachleute gestellt und wir haben wirklich viel gelernt. Das war wirklich wie eine Fortbildung, so kann man sagen. Ich war glücklich dafür. Jeder von uns hat andere Erfahrungen gemacht. Wir haben das ausgetauscht. Natürlich, wir haben von uns was Neues gelernt auch. Ja. Ich finde, das ist wichtig. Es gibt Frauen, die suchen jemanden, der seine Geschichte erzählt, dass die sich trauen, die Geschichte auch weiter zu äußern. Weil ich habe das selber erlebt, also jahrelang, ich war nur auf stumm und das hat mich wirklich sehr viel geleistet eigentlich. Ich war gar nicht glücklich, habe ich das Gefühl, ich bin immer voll, ich kann mich nicht erleichtern und ja, die Arbeit bei den Frauen im Moment hat mich geholfen, wirklich meinem Idee, meinem Wunder zu teilen mit den anderen und es war schon eine Erfahrung. Muss man reden, wirklich, muss man reden. Ich wünsche mir in einem Uni hier in Deutschland weiter zu studieren, im Bereich Sozialarbeiter und Gesellschaft und so weiter, weil ich finde, diesen Bereich ist sehr gefragt zurzeit in Deutschland. Und habe ich die Erfahrung gesammelt, habe ich in einem Familienhilfe gearbeitet, bei die ISF, die interkulturelle sozialpädagogischen Familienhilfe. Und wollte ich gerne weitermachen, aber dafür brauche ich wirklich ein Studium. Und die Arbeit mit Familien gefällt mir sehr, will ich gerne wirklich vielleicht meine eigene Büro dann später öffnen. Ich finde das auch sehr wichtig für meine Kinder. Dann kann ich meine Sprache wirklich verbessern. Kann ich mit meinen Kindern sehr viel kommunizieren. Auf die eigene Sprache meiner Kinder. Die verstehen auf Deutsch mehr als auf Arabisch. Ja, wirklich. Die bestimmten Themen, ich muss nur auf Deutsch reden. Ja. Ja, das ist mein Wunsch für meinem eigenen Leben. Ich bin Freundin der deutschen Gesellschaft eigentlich. Ich liebe Deutschland ehrlich wie meine zweite Heimat. Ich habe die Hälfte von meinem Leben in Syrien gelebt und die andere Hälfte hierhin. Und natürlich, wenn ich hier lebe, hier esse, hier schlafe, hier arbeite, hier meine Kinder bekomme, dann ich fühle mich wirklich in meinem zweiten Heimat. Ich kann viele Sachen von der deutschen Gesellschaft akzeptieren und anders reagieren als die Leute, die ganz neu hier sind. Aber trotzdem, ich wünsche gerne, dass die Gesellschaft ein bisschen mehr Zeit gibt für die Leute, bis die wirklich integrieren lassen können. Und die sind nicht schlechte Leute. Die brauchen einfach nur Zeit, die brauchen Hilfe, die brauchen Fachleute, die wirklich mit denen reagieren können und in den passenden Platz erteilen und so. Weil ich als Person habe ich Jura in Syrien studiert. Es hat mir jahrelang gedauert, bis ich etwas mir herpasst zu machen, zu arbeiten. Viele Maßnahmen habe ich hier gemacht, aber die wurden ganz einfach geputzen, gereinigen. Die wollen nicht akzeptieren, dass ich eine, die wirklich Studium gemacht hat. Wäre ich in meinem Heimat, dann wäre ich eine Anwältin. Und meine Kompetenzen ist viel mehr, als dass ich nur hier am Putzen zu arbeiten. Ich kann viel mehr. Aber die haben mir keine wirklich bestimmte Chance gegeben. Ich habe selber gesucht und das war lange Zeit, lange weg. Hatten die Leute vielleicht andere Chance bekommen, dann wäre was anders. Die neuen Leute, die neuen Flüchtlinge können viel mehr und die werden hier heiraten und Kinder bekommen. Diese Kinder sind Deutsche, die sind nicht mehr Syrer oder Afghaner oder Türke oder so. Deutschland braucht diese Kinder, um die Gesellschaft aufzubauen. Und wir müssen wirklich jetzt ein bisschen anders reagieren. Kopftuch bedeutet nicht, dass diese Frau schlecht ist oder nicht schick ist. Ich finde mich ganz schön mit meinem Kopftuch. Und ich fühle mich wohl, ich kann arbeiten, ich kann alles machen mit meinem Kopftuch. Also meinem Kopftuch ist keine Hindernisse in meinem Leben, überhaupt nicht. Sogar er schützt meine Haare. Ja, wenn die Sonne sehr scheint und wenn das Wetter so regnerisch ist oder Kopftuch hilft. Meine Anmerkung aus dem Workshop Autobiografie. Ich bin von den Leuten, die immer schreiben. Aber wenn ich schreibe, ich lese meinen Text nicht mehr. Und mit diesem Workshop habe ich gelernt, also Schreiben hat eine Kraft. Und wenn man wieder liest, was er geschrieben hat in anderen Gelegenheiten, in anderen Zeit, dann vielleicht findet man, alles, was er geschrieben hat, ist total anders geworden jetzt. Also dann die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich. Also wenn man wütend war, dann liest das in andere Zeit, wo er nicht mehr wütend ist, wäre total anders. Also die Gefühle wären anders. Und was mir vernichtet in einem Zeit, dann kann nie mich verletzen wieder in andere Zeit. Habe ich von diesem Workshop gelernt. Also Schreiben hat eine Kraft, also Heiligenkraft. Kann man von Schreiben heilen auch.